Hände sagen mehr, das Wort jemals tut, jemals tun. Spiel jetzt nicht den Kühlen, deine Finger sind deine Haut, deine Haut. Lass uns ein Blick zu mir gehen, zu mir gehen.